Haller. Aber das ist doch Harry Haller. Was für eine Überraschung. Seit wann sind Sie denn in der Stadt? In der Nähe der Bibliothek begegnete mir ein junger Professor, mit dem ich vor einigen Jahren hier und da ein Gespräch über orientalische Mythologien geführt hatte. Ich bin erst ganz kurz hier, seit wenigen Tagen. Warum haben Sie sich nicht gleich gemeldet? Ich erinnere mich mit großer Freude an unsere Gespräche von damals. Sie waren ganz besonders anregend und ergiebig für mich. Ich blickte dem artigen Mann in sein gelehrtes, gutes Gesicht, fand die Szene eigentlich lächerlich, genoss aber doch, wie ein verhungerter Hund, den Brocken Wärme, den Bissen Anerkennung. Das ist sehr freundlich. Ich erinnere mich ebenfalls gerne. Ich hätte mich sicher noch bei Ihnen gemeldet. Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau? Und während ich dem freundlichen Mann zulächelte, stand der andere Harry grinsend daneben und dachte, was ich doch für ein eigentümlicher, verdrehter und verlogener Bruder sei. Vor 2 Minuten noch hatte ich gegen die ganze verfluchte Welt grimmig die Zähne gefletscht. Und jetzt, beim ersten harmlosen Gruß eines achtbaren Biedermanns, wälzte ich mich wie ein Ferkel im Genuss von ein bisschen Wohlwollen und Achtung. Schon hatte ich überrumpelt und geschmeichelt die Einladung des Professors angenommen, diesen Abend bei ihm und seiner Frau zu verbringen. Also dann, bis heute Abend, Herr Haller. Ich freue mich. Weiß Gott, warum ich mir das angetan habe. Lade mir ein Abendessen auf den Hals, samt Verpflichtung zu Höflichkeiten, wissenschaftlichem Geschwatze und Betrachtung fremden Familienglücks. Dabei habe ich nicht die mindeste Lust. Zugleich dachte ich, so wie ich mich jetzt rasiere und umziehe und ausgehe und den Professor besuche, alles ohne es eigentlich zu wollen, so leben und handeln die meisten Menschen Tag für Tag, führen Unterhaltungen, sitzen Amts- und Bürostunden ab, alles zwanghaft, mechanisch, ungewollt. Der Abend wurde denn auch entsprechend wunderbar. Und dem einen Missklang folgten lauter neue. Die Frau des Professors beglückwünschte mich zu meinem guten Aussehen. Sie sehen ja großartig aus, Herr Haller. Das blühende Leben. Während mir nur allzu bewusst war, wie sehr ich in den Jahren seit unserer letzten Begegnung gealtert war. Schon bei ihrem Händedruck hatte der Schmerz in meinen Gichtfingern mich fatal daran erinnert. Und wie geht es Ihrer lieben Frau? Zu schade, dass Sie sie nicht mitgebracht haben. Meine Frau hat mich verlassen. Wir sind geschieden. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Tut mir leid. Nach dem Abendessen, bei dem meine Gastgeber mit angestrengter Munterkeit plauderten, während ich mich von Augenblick zu Augenblick jämmerlicher fühlte, fand die Schiefheit und Komik der Situation den denkbar hübschesten Ausdruck. Sie kennen ja sicher das Abendblatt. Ich habe es abonniert. Heute steht etwas über einen Namensvetter von Ihnen drin, einen Publizisten Haller. Offenbar ein ganz übler Kerl und vaterlandsloser Geselle. Er soll sich über den Kaiser lustig gemacht. Und allen Ernstes die Ansicht vertreten haben, unser Vaterland sei am Entstehen des Krieges nicht weniger schuldig als die feindlichen Länder. Na, aber hier kriegt der Bursche es gesagt. Die Redaktion hat diesen Schädling schneidig erledigt. Das Scheusal müsste Schreibverbot bekommen. Ganz recht, meine Liebe. Finden Sie das nicht auch, Herr Haller? Ich schwieg. Nicht von Ferne dachten die beiden an die Möglichkeit, dass jene Scheusal vor ihnen sitzen könne. Und doch war es so. Das Scheusal war ich selbst. Immer mehr verdichtete sich in mir das schlimme Gefühl von Depression und Verzweiflung, das sich seit der Begräbnisszene angehäuft und immer verstärkt hatte zu einem würgend, angstvollen Schicksalsgefühl. Es lag etwas gegen mich auf der Lauer, fühlte ich. Es beschlich mich von hinten eine Gefahr. Was haben Sie denn da? Einem spielerischen Trieb folgend nahm ich den nächstbesten Gegenstand in die Hände, der sich mir anbot. Es war ein kleines, gerahmtes Bild, das auf dem runden Tisch im Salon seinen Standort hatte. Ein Porträt des Dichterfürsten, Johann Wolfgang von Goethe. Gefällt es Ihnen? Man kann nur hoffen, dass Goethe nicht wirklich so ausgesehen hat. Wie meinen Sie das? Na, sehen Sie doch bloß diese Eitelkeit und edle Pose, diese mit den verehrten Anwesenden liebäugelnde Würde und unter der männlichen Oberfläche diese Welt von holdester Sentimentalität. Man kann ja gewiss einiges gegen ihn haben. Auch ich habe oft viel gegen den alten Wichtigtuer, aber ihn so darzustellen, nein. Das geht doch zu weit. Das ist... Entschuldigen Sie mich. Die Hausfrau hatte mit einem tief leidenden Gesicht den Kaffee vollends eingeschenkt, Dann eilte sie aus dem Zimmer. Leider muss ich Ihnen sagen, Herr Haller, dass dieses Goethe-Bild meiner Frau gehört. Und dass sie es ganz besonders liebt. Selbst wenn Sie objektiv recht hätten, was ich übrigens bestreite, durften Sie sich doch nicht so krass ausdrücken. Es ist leider ein Laster von mir, mich immer für den möglichst krassen Ausdruck zu entscheiden. Was übrigens Goethe in seinen guten Stunden auch getan hat. Dieser süße, spießige Salon-Goethe hier freilich hätte nie einen krassen, einen echten, unmittelbaren Ausdruck gebraucht. Ich bitte Sie und Ihre Frau sehr um Entschuldigung. Zugleich bitte ich um Erlaubnis, mich empfehlen zu dürfen. Aber so war das doch nicht gemeint, Herr Haller. Das wäre ja schade um den angebrochenen Abend. Wir hatten noch früher so schöne und anregende Unterhaltungen, Ihre Theorien über Mithras und Krishna. Sehr freundlich von Ihnen, aber leider habe ich im Moment ebenso wenig Interesse für Krishna wie Lust auf wissenschaftliche Gespräche. Außerdem muss ich Ihnen sagen, dass ich Sie heute angelogen habe. Ich bin schon seit vielen Monaten in der Stadt. Lebe aber für mich allein und bin nicht mehr für den Verkehr in besseren Häusern geeignet. Denn erstens bin ich immer sehr schlechter Laune und mit Gicht geschlagen und zweitens meistens betrunken. Schließlich, um reinen Tisch zu machen, lassen Sie sich sagen, verehrter Herr, dass Sie mich heute sehr beleidigt haben. Sie haben sich die dumme, stiernackige eines Gelehrten nicht würdige Einstellung einer reaktionären Zeitung zu Hallers Meinungen zu eigen gemacht. Dieser Bursche und vaterlandslose Geselle Haller aber bin ich selber und es stünde wahrhaftig besser um unser Land und um die Welt, wenn wenigstens die paar denkfähigen Menschen sich zu Vernunft und Friedensliebe bekennten, statt blind und besessen auf einen neuen Krieg loszusteuern, so und damit Gott befohlen. Musik.